Schläfst du schon? Hey! Ja? Kannst du auch nicht schlafen? Nee, ist viel zu laut hier. Mir gehen auch total viele Sachen durch den Kopf gerade. Woran denkst du denn? An Möwen. Möwen? Ja, Möwen. Wo du gerade ansprichst, Möwi doch rein? Okay, warte mal kurz. Ich geh mal kurz, hol was. Ja. So, muss ich hier kurz noch aufmachen. Ah, dieses Geräusch. Ah. Nee. Hast du deins? Jo. Dann Prost. Prost. Das perlt wieder. Oh, herrlich. Das Gute. Das ist immer wieder, ne? Möwi noch ein. Auf jeden Fall sind wir schon müde genug für flache Wortwitze. Ja, und Du meinst so, ne? Blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Du hast wohl eine Meise. Kriegt die Meise auf dem Mist, hatte der Hahn echt schlechten Abend. Der ist halt gut zu Vögeln. Hm. Vögel, die morgen singen, holt abends die Katze. Der Frühgevogel kann mich sowieso mal morgens. Ist wohl vogelfrei, hm? Frei wie ein Adler. Adlerauge, sei wachsam. Warum sollte man denn wachsam sein? Naja, wegen der Möwen. Was hast du denn immer mit den Möwen? Die nerven nur und die lachen einen ständig aus. Vor allem sind sie ja wohl ein Synonym für den Norden. Hm. Ja, das denkst du. Ich glaube ja, die Möwen greifen nach der Weltherrschaft. Ist dir schon mal aufgefallen, dass es immer mehr Möwen im Binnenland gibt? Jetzt, wo du sagst, ich habe auch schon Möwen in Düsseldorf gesehen. Siehste, und ich war vor einiger Zeit in Prag und da war ich auf der Karlsbrücke, habe ich auch ein Foto von gemacht, das muss ich dir nachher mal zeigen. Und da sitzen eine ganze Menge Möwen auf den ganzen Figuren. Und in der Stadt sind sie unterwegs, auf dem Altstädter Ring und so. Aber also, Prag hat zwar einen Fluss, aber die haben ja auch kein Meer. Nee, die grüßen sich übrigens auch mit Ahoi. In Düsseldorf höre ich immer häufiger Moin übrigens. Und in Berlin auch. Und in Berlin haben wir tatsächlich zur Republika, da haben wir auch Möwen gesehen. Siehst du, also die kommen immer mehr ins Binnenland. Und ich bin mir nicht sicher, was da los ist. Also ich glaube ja, da ist was im Busch. Ich habe da letztens auch was gelesen. Und zwar soll Papst Franziskus eine, oh verflucht, ich habe vergessen, was für ein Vogel, irgendeinen Vogel freigelassen haben als Zeichen des Friedens. Und eine Möwe und ein anderer Vogel haben das Vieh mal einfach platt gemacht. Nein, normalerweise. Ein terroristischer Anschlag. Normalerweise sind das ja immer Tauben, ne? Ja, wahrscheinlich hat er eine Taube freigelassen und die Möwe hat die platt gemacht, mitten in Rom. War auf jeden Fall im Tagesspiegel. Das war wahrscheinlich schon die erste Schlacht. Ich meine, ganz ehrlich, denk doch mal daran hier, auch wenn es Zeichentrick ist, aber meins, stimmt, meins. Auch schon in der populären Medien, da sind sie dabei. Und die werden auch brutal. Ich habe letztens ein Pinterest-Bild gefunden, das habe ich mir direkt mal ins Büro gehängt. Ja. Da ist halt so ein Möwe drauf und oben drüber steht dann, mein Leben ist einfach. Und darunter, ich sehe ein Fischbrötchen, ich hole es mir. Richtig. Du kennst das ja, an den ganzen Fischbuden, dass da schon Schilder hängen. Vorsicht vor den Möwen, bitte Fischbrötchen dicht am Körper halten. Also ich sehe das häufig, wenn dann Touristen dann halt ganz stolz noch ein Foto von ihrem Fischbrötchen machen wollen und dem Moment, wo sie abdrücken, das Fischbrötchen nicht mehr da ist und sich eine Möwe totlacht. Oh, da habe ich einen Bento-Artikel von Julia Rieke gelesen. Okay. Auf dem sieht man Instagram-Fotos. Einmal ein sehr, sehr schönes, wirklich perfektes Softeis und einmal eine Möwe im perfekten Softeis. Die holen sich das einfach. Da sind die knallhart. Also das ist schon, das sind Kämpfe, glaube ich, gegen uns. Mir ist es ja vor kurzem passiert. Da stand ich auf dem Balkon, wir haben da schön auf dem Elektrogrill gegrillt. Ich drehe mich um ins Zimmer, weil mein Bier noch im Raum stand, drehe mich wieder zurück zum Grill. Da steht eine Möwe auf dem heißen Grill und holt sich das Nackensteak runter. Ja, also die wissen schon, wie sie sich erweitern. Also ich habe ja immer gedacht, also nicht immer, aber vor kurzem habe ich noch gedacht, ich sehe immer mehr Tauben hier in der Stadt. Ja. Ich dachte, die Tauben verdrängen die Möwen, aber jetzt, ich glaube, die Möwen sind es, die sich halt einfach weiter ausbreiten. Ja, ja, ja. Guck dir das mal an, die erweitern ihr Einzugsgebiet. Mhm. Wenn man so eine Landkarte anguckt, ich meine hier, ne, wir haben letztens einen auf der anderen Wand gesehen, wie viele weiße Flächen da sind. Vielleicht sind die weißen Flächen gar kein Eis. Nee. Vielleicht ist das Möwenschiss. Definitiv. Ein riesengroßer. Alaska. Oben und unten. Russland, Grönland, ja. Alles Möwengebiet. Ja. Und wer ist der schärfste Feind von den Vögeln? Ja, Katzen. Richtig, die sind ja ganz groß im Internet, ne? Da gibt's also, es gibt Katzen-Memes, es gibt Katzenvideos, es gibt Katzen. Die Internet ist for cat and porn. Richtig, aber es gibt die ersten Möwen-Memes. Ja. Lief gerade bei 9gag rum, so eine Möwe, die so schreit und den Kopf so hin und her wirft. Und da gibt es irgendwie eine Tonne von Memes dazu, dass sie immer irgendwelche Kinder ruft oder irgendwas klar machen will oder dann doch wieder gar nichts sagt. Also es ist einfach, das ist eine ganze Menge an Memes, die kommen. Also ich, da ist doch was im Busch, oder nicht? Möwen sind ja auch unglaublich clever. Ja, also Vögel ja im Allgemeinen, aber Möwen ganz besonders. Überleg mal, gerade hier in Kiel haben wir das ja echt häufig, wenn sie sich nicht direkt mit dir anlegen, dann nehmen sie erstmal ab und dann simulieren sie erstmal, dass sie aufgegeben haben und dir dein Brötchen nicht abnehmen wollen, weil es gibt ja auch ein Überangebot. Und dann aus einiger Höhe, ganz gezielt, kacken sie voll auf deinen Kopf. Aber wirklich, volle Lotte. Die sind echt grausam. Ich meine, ja, hast auch, du Hitchcocks die Vögel gesehen? Ja, sicher. Also das ist doch ein Scheißerregen, was die Möwen hier veranstalten. Ich meine, da sitzt so gemütlich am Wasser und denkst dir nichts Böses und plötzlich kommt in so einem Sturzflug eine Möwe an, fischt sich was auch immer aus dem Wasser und geht direkt wieder hoch. Ja. Da kannst du schon Angst kriegen. Das sind Raubtiere. Und eben halt diese gierigen Blicke, wenn du tatsächlich, wo wir gerade beim Strand sind, wenn du da am Strand irgendwie dich ganz gemütlich hinsetzt und dein Butterchen rausholst oder sowas, ne? Diese gierigen Blicke von den 2-3 Möwen, die dich auf einmal umkreisen und nur darauf warten, dass du eine Sekunde unachtsam bist. Die sind echt grausam. Ich hab da was gelesen. Moment, irgendwo ist mein Telefon. Moment. Irgendwo, warte mal, das habe ich irgendwo gelesen. Genau, bei Bento war nämlich ein Artikel über die Tiere, die so niedlich sind, die aber eigentlich total grausam sind. Da ist was von Meerschweinchen fressen ihre eigene Kacke und Otter erpressen sich gegenseitig. Was? Otter erpressen sich, ja. Das nur als Fun Fact, weil Otter müssen nämlich irgendwie jeden Tag ein Viertel ihres Körpergewichts fressen und deswegen klauen sie Jungtiere, um die Mütter zu erpressen, ihnen was zu essen zu geben. Otter sind voll die miesen Säue. Und dabei sehen die immer nur so süß aus. Ja, es ist halt irgendwie süß, ne? Aber Möwen sind echt heftig. Denn hier, ja. Jetzt habe ich hier den Artikel. Hier, Moment. Möwen töten Wale. What? Genau. Das ist der Psychopath. Ich zitiere mal. Spätestens als Hitchcock müssten wir eigentlich wissen, dass viele Vögel irre sind. Doch Möwen sind in Wahrheit völlige Psychopathen. Ja. Möwen. Genau. Ja, läuft. Das auch. Das ist um diese Uhrzeit. Ja, kurz vor ins Bett gehen. Möwen reißen lebenden Walen den Rücken auf. Was? Möwen, Walen. Dafür nutzen die Möwen die Auftauchphase und landen auf dem Rücken der Tiere. Anschließend picken sie durch Schmutz oft tödliche Löcher in die Körper der Wale und fressen daraus. Einfach nur, weil sie es können. What? Mhm, und es geht noch viel schlimmer. An der Atlantikküste von Namibia haben Forscher beobachtet, wie Möwen gezielt Seehundbabys umbringen. Die Möwen picken ihnen dafür die Augen auf und warten, bis sie verenden. Danach fressen sie bevorzugt die Innereien, wissen Wissenschaftler. Und dann ist da noch ein Link zu SWR 2. Das ist ja, also das bestätigt ja eigentlich nur meine Theorie, oder? Ich meine, die wollen sich offensichtlich ausbreiten, das haben wir jetzt festgestellt, sind auch im Binnenland zu finden. Sie sind ganz brutale Räuber und scheuen noch nicht mal vor Seehundbabys zurück. Und warte mal, da fällt mir was ein. Moment, ich habe das irgendwo gelesen. Ja, hier bei Amazon, es gibt ein Beratungsbuch, das heißt Das Möwenprinzip, Geheimnisse erfolgreicher Führung. Ein Zitat daraus, Wind machen, Geschrei veranstalten und die anderen mit ihrem Mist alleine lassen. Ja, das stimmt, das sind sie. Das sind sie. Ja. Und solche Chefs will irgendwie wohl keiner. Nee. Das ist richtig übel. Aber ich meine, auch sonst, ne, gerade hier bei uns an der Küste gibt es ja auch eine Menge Souvenirläden. Mhm. Kein Postkartenständer ohne Möwenmotiv. Kein Andenkenladen ohne Möweskultur. Stimmt. Und die heißen immer so niedlich Fiete und so. Ja, ja, wobei, haha, hier kommt der Literaturwissenschaftler, ne? Wir zwei. Aha. Denn Christian Morgenstern hat ein Gedicht geschrieben, in dem er behauptet, dass alle Möwen aussehen, als würden sie Emma heißen. Aha, wieso? Verstehe ich auch nicht. Aber ich dachte mir, es ist schön. Es gab ja auch mal ein Buch, das hieß Die Möwe Jonathan von Richard Bach. Ja, 1970. Das ist, ja. Also die Möwen haben sich wirklich, das ist halt, du hast echt recht, das ist ein ausgeklügelter Plan. Ja. Na, sie also, kommen immer mehr. Na, das ist, und eins noch, Moment. Also ich meine, um die Weltherrschaft an sich zu reißen, das macht man ja heutzutage nicht mehr über Kriege, das macht man über die Wirtschaft. Stimmt. Und wie heißt eine große Marke? Na? Mövenpick? Mövenpick. Ja, sie sind also auch schon bei uns in der Nahrungsmittelindustrie angekommen. Natürlich, Marmelade, Eiscreme, die besten Sachen. Möwen picken sich immer die geilsten Sachen raus. Stimmt. Und Mövenpick-Produkte sind immer High-End. Das stimmt. Ne? Ich meine sogar Hotels. Ja, gute Hotels. Ja, und also, ich bin mir fast sicher. Da muss ich kurz einmal eingrätschen. Ja, klar. Also das Mövenpick in Berlin, da war ich letztes Jahr zur ITB. Und die hatten eine Naschecke, wo du dir selber eine gemischte Tüte zusammenbauen konntest. Cool. Für lau. Ja, schön als Mövenpicker. Ja. Als pickender Möwe. Da kannst du die Sachen rauspicken. Vielleicht haben die gedacht, du hättest dich als Inkognito-Möwe eingecheckt. Das kann natürlich sein. Aber was ich mir überlege, ich bin schon mal an so einem Mövenpick vorbeigefahren. Hm? Ich bin mir fast sicher, an deren Dachfirst sind keine von diesen hochstehenden Nadeln, die Stimmt. man sonst, um Vögeln fernzuhalten, weil das ist eben der Platz für die Möwen, für Richtig. Die eigentlichen Bosse, die sitzen lieber draußen. Ja. Und da sitzen dann auch keine anderen Vögel, denn die wissen das, ja. das ist der Platz für die coolen Säue, das ist Stimmt. der Platz für die Möwen. Da sagst du was, das stimmt. Oh. Ich habe da auch kein Möwenschiss oder sowas auf den Kopf gekriegt und die Autos waren auch sauber. Ja, die Möwen halt ihre eigene Gegend, ihre ja, eigene klar. Hut halten die sauber, die wissen ganz genau, was sie da ja. tun. In Kiel, da gibt es ja auch so eine Lesebühne, so mhm. von den Poetry Slammern, mhm. aber das ist halt wirklich eine Lesebühne, weil da gibt es keine Bewertungen und da kommen auch nur die echt guten Leute hin und die heißt irgendwas mit Möwen. Die sind auf jeden Fall in der Mitte der Gesellschaft angekommen und breiten sich immer weiter aus. Sie sind in der Lebensmittelindustrie, sie kämpfen mit Walen, sie kämpfen mit Seehundbabys. Mit Katzen. Sie kämpfen offensichtlich mit Katzen um den Fisch. Sie klauen uns das Essen direkt aus der Hand oder vom Grill. Und wir feiern sie auch noch mit Postkarten, T-Shirts. Und finden das auch Bechern. Noch süß. Ja. Also. Unfassbar. Wir haben sie auch lange noch gefüttert. Das darf man das, natürlich nicht vergessen. Ne? Vielleicht sind sie größenwahnsinnig geworden. Aber mal ganz ehrlich, selbst wenn die Möwen die Weltherrschaft an sich reißen würden, wäre das so viel schlechter? Und ich bin mir nicht sehr sicher. Also, vielleicht haben sie so sie auch die bereits. Die Höchststrafe bei denen ist ja offensichtlich tot. Das auch, aber ich dachte mehr so bei uns Menschen, vielleicht trauen sie sich noch nicht, weil sie sind ja schon noch eine intelligente Rasse, die Fähigkeiten hat, auch eine Möwe umzubringen. So. Und aber sie bei denen keine, ist ja offensichtlich ja. nur Möwenschiss auf dem Kopf. Aber außerdem haben sie keine Daumen, um Softeis zu produzieren. Also Stimmt. solange sie keine Daumen haben, um Softeis zu produzieren und Fischbrötchen zu belegen, brauchen sie uns eh noch. Ist das nicht sowieso der letzte Schritt bei den Katzen, dass sie nur noch darauf warten, dass ihnen Daumen wachsen? Naja, aber irgendjemand muss auch noch das Katzenklo machen. Das stimmt, dafür ist man ja zu fein. Genau, also sie haben noch Personal. Also es könnte sein, dass die Möwen uns längst versklavt haben. Mhm. Wir wissen es nur nicht. Stimmt, das Gefühl schleicht sich aber so langsam ein. Weil, sind wir der Anfang des Widerstands? Haben wir da was entdeckt? Ich kann immer noch nicht einschlafen. Möwi noch ein? Ja, machen wir noch, warte. Ich muss nachschenken. Soll ich dir auch nachschenken? Ja, bitte. Moment. Mit. Prost. Und dass wir jetzt gut einschlafen können. Schlaf gut. Du auch. Schläfst du schon?